Aber 2018 wandte ein britisches Forschungsteam unter der Leitung von Ghana Pogrebna, Professorin für Verhaltensökonomie und Datenwissenschaft an der University of Birmingham, dieselbe Methode an, und zwar auf die emotionalen Bögen von 6000 Filmen. Auch hier fand man eben diese 6 strukturellen Archetypen. Und nicht nur das. Pogrebna interessierte sich auch dafür, welche der narrativen Muster erfolgreicher waren als andere. Das Ergebnis? Der Mann im Lochbogen war an der Kinokasse die profitabelste Form, gefolgt von Aschenputtelgeschichten. Profitabel bedeutet aber nicht beliebt, was deutlich wird, wenn man Publikumsratings und erhaltene Preise mit berücksichtigt. So erhalten Aschenputtelgeschichten zwar Aufmerksamkeit und führen zu kommerziellem Erfolg, bieten dem Publikum aber nicht unbedingt ein befriedigendes Erlebnis. In den Abstimmungen des Filmportals IMDb schneiden sie sogar am schlechtesten ab. Die besten Bewertungen bekommen dort im Durchschnitt Tellerwäscher zum Millionärgeschichten. Und Biopics, die genau dieser Formel folgen, sind finanziell am ertragreichsten. Fußnote: Besonders erfolglos sind übrigens Komödien, die den Millionär zum Tellerwäscherbogen nachzeichnen, also happy anfangen und traurig enden. Falls Sie ein Drehbuch planen, jetzt wissen Sie Bescheid. Ende der Fußnote. Warum aber wiederholen Erzählerinnen diese immer gleichen Strukturen, sodass eine künstliche Intelligenz sie leicht erkennen, herausrechnen und grafisch darstellen kann? Die kurze Antwort: weil es Dramaturgien sind, die wir alle teilen. Unser Umgang mit der problematischen oder frohen Wirklichkeit, mit Herausforderungen, Schicksalsschlägen und Momenten des Triumphs ist universell. Besonders die klassische Aschenputtel-Heldenreise haben wir Menschen über Jahrtausende intuitiv als die wirksamste Art kennengelernt, Veränderung zu erzählen. Eine noble Figur betritt eine neue Welt, ihr wird von einem Mentor geholfen, sie erlebt einen ersten Erfolg und wächst daran, erfährt dann einen herben Rückschlag durch einen Antagonisten, um sich vom unglücklichsten Tiefpunkt wieder hochzukämpfen und schließlich ihr Glück zu finden.